Der Sohn des Himmels. Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Xiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Verb. Zweiter Teil. Periode Kuang Xiu. Jahr, Mond, Sonne. Der Kaiser widmet sich voll und ganz der Vorbereitung zum großen Opfer. Seit 4 Monaten bleiben die Regenfälle aus. Und es geziemt der Pflicht des Himmelssohns, sie herabzuflehen. Alle Staatsgeschäfte werden aufgeschoben. In Anbetracht des jugendlichen Alters des Herrschers hat, um ihm die Mühen des Fastens zu ersparen, bis zum heutigen Tag Prinz Kong diese Aufgabe übernommen. Der Kaiser hat nun entschieden, in eigener Person Fasten und Opfer zu vollziehen. Ich, der Kaiser. Er ist eingeschlossen. Seit frühestem Morgen. Allein im Tempel der großen Reinheit. Keiner kann ihm helfen. Möge er nicht zaudern. Möge er seinen Weg gehen. Nach der 3. Nacht im Tempel des Fastens. Spüre er die Leere des Körpers. Die Nacht der Gedanken. Im frühen Morgengrauen. Unter der blauen kleinen Kuppel. Als Bettler unter dem Himmel. Möge er flehen. Nicht zaudern. Nicht schwanken. Nicht fehlen. Den geraden Weg gehen. Da keiner ihm helfen kann. Damit der Himmel seinen Ruf erfülle. Die wohltätigen Wasser zu senden. Durch ihn, den Einzigen, den Mittler. Werden die Flüsse des Himmels fließen. Werden die Fluten herabströmen. Der heilige Regen. Die überfließende Gnade. Tau der Ernte. Saft der Zukunft. Der Chronist mit zitterndem Pinsel muss in seinen Aufzeichnungen fortfahren, wie sein Amt es verlangt. Der Kaiser hat auf seinem Weg zum Opfer gerade die Mauer durchschritten und hält in der Mitte des großen Tors Cheng Yang, dessen südliche Flügel sich einzig vor ihm öffnen. Die Laternenträger, die ihm schon vorausgeeilt waren, sahen, wie über den ganzen Südhimmel Unwetter heraufzog. Das kommt unerwartet im Frühjahr. Aber der schwarze Mantel zog schnell hoch und bedeckte den Himmel. Es ist eine verspätete Nachtwolke. Enttäuschender Rauch. Der Kaiser hatte soeben die Brücke über den Graben des Kriegs erreicht. Da schleuderte der himmlische Donner seinen Blitz herab. Zitternd scheuen die Pferde. Wollen fliehen. Der Blitz schlägt ein. In den Tempel des Himmels. Die Sänfte des Kaisers. Schwankt. Das blaue Dreierdach. Brennt. Die Bäume brennen. Die Bögen, die Stelen. Der Himmel hat den Himmel geschlagen. Schütze das Reich vor solcher Verwirrung. Der Kaiser. Er wendet den Rücken. Sie sind auf der Flucht zum Palast. Ziehen sich vor dem Unvorhersehbaren zurück in die Sicherheit der verbotenen violetten Stadt. Mit dem Schwanz zuerst kehrt der Drache in seine Höhle zurück. Wir beugen uns demütig vor dem Himmel und klagen uns im Bewusstsein der Ungeheuerlichkeit unserer Schuld an vor seinem Zorn, indem wir uns seiner Strafe als Opfer anbieten. Ehrfurcht und Gehorsam. Setzt das Siegel! Im Bewusstsein der Ungeheuerlichkeit unserer Schuld. Ich klage mich an vor dem Himmel. Wer wagte es, mich vor mir selbst anzuklagen? Ich bin nicht ungerecht gewesen gegen das Volk. Ich habe nichts gegen den Willen des Himmels getan. Ach, nichts habe ich bisher getan. O meine Väter, sie sind gewaltig und verehrungswürdig. Ich verehre sie. Ich verehre sie. Sie haben alles schon vollendet. Warum werde ich an ihrer Stelle geschlagen? Ich bin ihre glorreiche Nachfolge, Kuang Xiu. Erhebt das schwere Siegel, setzt es, drückt es und prägt es tief ein in mein Herz. Allein der Kaiser hat das Recht, Schriftzeichen so zu verwenden, dass ihr Gebrauch der Erwartung widerspricht und ihre Verbindungen ungewohnt sind. So ist es erlaubt, in Ehren zu halten, was von anderen Menschen verfasst pietätlos sein würde. Periode Kuang Xiu, ein paar Tage später. Wachsam und beschützend hat die Mutter des Reichs mit einem von ihr veranlassten Dekret den ängstlichen Bedenken und dem allgemeinen Entsetzen Einhalt geboten und gezeigt, wo das Übel zu suchen ist und wer die eigentlichen Schuldigen sind. Nachdem wir uns in Ehrfurcht vor der Strafe des Himmels verneigt haben, sind unsere Astrologen zu Rat gezogen worden. Der Kaiser verneigt sich ehrfurchtsvoll. Sie haben übereinstimmend versichert, dass alles im Reich eine zu vollkommene Ordnung bezeuge. Aufmerksam lauscht er darauf. Als dass jene Feuersbrunst, sein Gesicht zeigt jener Blitzschlag, Überraschung, Zeichen, Verwunderung für ein inneres Übel sein könnten und das außen gesucht werden muss. Tatsächlich zeigt sich seit einigen Jahren, dass die fremden Barbaren in wachsender Zahl unser Land überschwemmen, um ihre unnützen, verteufelten Waren feilzubieten. Ihr Anblick beleidigt den Himmel. Was er hört, scheint ihm unbekannt, nicht seinem Pinsel entfallen. Wie sie zog die Wetterwolke, die Blitz und Feuer brachte, von Süden und aus der Richtung des Meers herauf. Kein Zweifel, dass ihnen das Zeichen des Himmels galt. Indessen werden wir unsererseits von Erbarmen mit ihnen und nur im Interesse der Handelsbeziehungen Nachsicht üben und sie nicht mit Vernichtung schlagen. Um seinen Mund spielt ein nachsichtiges Lächeln. Und wir erflehen inständigst vom Himmel die Erlaubnis, wie tief der Kaiser sich wieder verneigt, seinen Tempel neu zu erbauen. Ehrfurcht und Gehorsam. Setzt das Siegel. Aber das Siegel war schon gesetzt. Periode Guangxiu. Der Empfang der Tributpflichtigen, die um Audienz gebeten haben, steht bevor. Das Tribunal für Riten hat gemeinsam mit dem Büro für Äußeres Zhongli Yamen die Sache bis ins geringste Detail erörtert und ist zu dem Entschluss gekommen, nicht eine einzige Empfangszeremonie mit allen abzuhalten, sondern zu verschiedenen Zeiten. Eine für die traditionellen Tributpflichtigen, eine für die fremden Barbaren. Die fremden Teufel? Beide an ein und demselben Ort, dem Saal der großen Harmonie. Wie sie bloß aussehen. Mit ihrem starken Barthaar. Trotz aller Unterschiede verbindet sie alle ein gemeinsames Band. Das Haupthaar ungepflegt im Stirn. Das dringende Verlangen, dem Kaiser ihre Ehrerbietung zu erweisen. Die Nase wie ein Elefant. Mit dem großen Fußfall zu huldigen und Tributgaben zu überreichen. Die Haut wie eine gekochte Krabbe. Ungeachtet ihrer ganzen Andersartigkeit. Das Schriftzeichen groß verwenden sie ohne das Recht. Des mangelhaften und gelegentlich rebellischen Verhaltens. Sie gehen in fremde Länder sich Nahrung zu holen. Können sie auf seine Milde zählen. Versklaven die Schwächsten, um ihren Hunger zu stellen. Der Sohn des Himmels gießt die Wohltaten des Himmels über der ganzen Erde halten aus. Halten Schwulst und Geschwätzigkeit für bis wahrhaft bis hin zu den allerletzten und rohesten seiner entferntesten Kinder. Weit hinter unseren Kameltreibern zurück. Mitleidig lächeln die Palasteunuchen. Die fremden Barbaren brauchen sehr lange, um zu begreifen. Sie werden es wohl nie recht begreifen. Periode Guangxiu. Unglaublich. Dreistigkeit. Nicht zu beschreiben. Einspruch der Fremden gegen das Empfangszeremoniell. Unwillig die dreifache Verbeugung zu machen. Den großen Fußfall vor dem Kaiser. Zu verweigern. Unerhört. Der Kaiser in seiner überströmenden Wohltätigkeit ist zu der Ansicht gekommen, dass sie den großen Fußfall nicht zu vollziehen haben. Sie hätten haben, den großen Fußfall sowieso nicht fertig gebracht. Wie auch ein Kaiser der Tang in entsprechender Weise die Gesandten der Moslemvölker davon entfernt. Die dreifache Verbeugung kaum in aller Form vollziehen können. Fremden verneigen sich allein durch eine tiefe Beugung des Rückens. Periode Guangxiu. Der Kaiser hat heute den kaiserlichen Erzieher, seinen Lehrer Wong Tong Ho, zu sich rufen lassen und gleich nach dessen Ankunft empfangen. Das erste Mal nach der Regierungsübernahme. Es ist sehr indiskret zuzuhören, wenn Meister und Schüler Zwiesprache halten. Weshalb die Eunuchen sich von den beiden so weit zurückzogen, bis sie nichts mehr verstehen konnten. Der Chronist jedoch hat jede Einzelheit festzuhalten. Der Kaiser wollte wissen, ob nicht eine Reihe von Unregelmäßigkeiten in der vom Himmel gegebenen Ordnung vorgekommen wären. Der weise Ratgeber gab zur Antwort, das bedeutungsvolle Zeichen des Tempelbrandes sei weiterhin schwer zu interpretieren, doch auf jeden Fall sei es fremdartig Und die fremden Barbaren seien die einzig Verantwortlichen. Aber wer sind diese Leute denn nun eigentlich, Meister Wong? Möge der Kaiser seinem unwürdigsten Sklaven gestatten, ihm einige Schriften vorzulegen, die rasch und mühelos über sie Aufklärung bringen. Über ihre Reiche, ihre Verwaltung, ihre Sitten, ihre gültigen Bräuche und Umgangsformen. Diese Berichte sind geeignet, dem Kaiser zur Unterhaltung zu dienen. Sie sind voll Hochachtung streng in der Tradition des Kongzi abgefasst. Bei dem Autor handelt es sich um einen kaum bekannten jungen Gelehrten aus Kuangtong, der sich offenbar derartigen Studien der fremden Barbaren gewidmet hat. Es heißt, sein Name sei Kang Yuwei. Kang Yuwei. Periode Kuangxiu. Der Kaiser hat geruht, die fremden Leute, auch wenn es nur wenige waren, im Palast der großen Harmonie zu empfangen. Sie betreten den Marmorhof. Und schon scheinen sie von Erregung gepackt. Erbleichen. Bleiben an der Schwelle zum Empfangssaal stehen. Fürchten, in seine Gegenwart zu treten. Müssen vorwärts gestoßen werden. Machen artig ihre Verbeugungen. Neigen tief den Kopf und den Rücken. Stoßen sich gegenseitig an dabei. Der Reihe nach verlesen sie ihre Huldigungen. Kommen ins Stottern. Zittern in allen Gliedern. Können kaum weitersprechen. Von nacktem Entsetzen ergriffen. Lassen den Text ihrer Reden fallen. Prinz Kong schickt Palastdiener zu ihrer Hilfe. Sie zu halten und zu stützen. Mit Anstand rückwärts aus dem Saal zu führen. In einen kleinen privaten Raum zu bringen. Sie zu beruhigen. Von Schrecken überwältigt. In Schweiß gebadet. Lassen sich chaotisch in die Sessel fallen. Atem zu schöpfen. Wagen sich nicht zum angerichteten Bankett. Ergreifen schleunigst die Flucht. Wie Prinz Kong es hatte kommen sehen, wurde den westlichen Tributüberbringern eine herbe Lehre erteilt. Und sie werden sich zweifellos hüten, die Sache bekannt werden zu lassen. Der Kaiser seinerseits erfüllte diesen ganzen Tag mit seinem Lächeln. Unvorhergesehene Ereignisse, wie beim Empfang der Fremden, haben den Kaiser, wie es scheint, recht erheitert. Wie der Anblick spielender Kinder. Periode Guangxiu. Zwei kaiserliche Zensoren haben eine Eingabe mit Beschwerden und Klagen an das Tribunal für Riten gerichtet. Punkt 1. Eine unbegründete Überschwemmung des Flusses Huai hat zum Tod von mehreren tausend Ansiedlern, 570 Tieren und dem Verlust von mehr als einer Jahresernte geführt. Punkt 2. Hungersnöte sind in den Grenzgebieten der Provinzen Shenzi und Kansu aufgetreten. Punkt 3. Ein Baum, halb Maulbeere, halb schwarzer Bambus, ist über Nacht in der Provinz Huaichu gewachsen. Nun ist jede sichtbare Unordnung in der Natur Hinweis auf eine verborgene Unordnung in der Verwaltung des Reichs. Wir kaiserlichen Zensoren und niedrigsten Sklaven flehen unter Tränen inständigst den einzigen Kaiser an, er möge geruhen durch eine Besinnung auf sich und ein Bekenntnis seiner Person, den katastrophalen Ereignissen Einhalt zu gebieten, welche durch unseren Mund zur Sprache gebracht wurden. Stilistisch gut gelungen. Die literarischen Qualitäten dieser kleinen Schrift ehren ihre beiden Autoren. Wo und wann haben die Verfasser dieser offiziellen Rüge sich den Tod gegeben? Untertänigst. Keiner der beiden hat es getan. Sie haben also die Flucht ergriffen? Oh nein. Die beiden Zensoren haben sich wie üblich mit etwas Verspätung in ihrem Büro beim Ministerium für Riten eingefunden. Man befehle ihnen, unverzüglich zu erscheinen. Die beiden Zensoren sind keineswegs erschienen. Sie verschanzen sich hinter ihren unumstößlichen Verpflichtungen. An ihrer Stelle erschien der kaiserliche Ratmarschall Yonglu. Nicht euch habe ich gerufen. Untertänigst. Sie haben mir eine Rüge erteilt. Möge der Schmerz des Kaisers sich lindern lassen. Weiß die höchstehrwürdige Mutter von der Kränkung, die man uns angetan hat? Sie weiß es. Die Kaiserin-Witwe kann es nicht billigen, dass einer Regierung, die unter ihrer Leitung den Anfang machte, eine Rüge erteilt wird. Was haben denn wir, gerade wir, überhaupt schon getan? Untertänigst bezieht die Rüge sich einzig und allein auf die jetzige Regierung. Jedoch lässt die Mutter des Reichs in ihrer unendlichen Güte den wohlmeinenden Rat übermitteln, der Kaiser möge bedenken, dass es bei der Sache im Kern nicht um Naturerscheinungen geht, sondern um die Tatsache, dass der Kaiser die fremden Teufel mit zu viel Freundlichkeit behandelt. Welche Freundlichkeit soll ich denn den Fremden bezeugt haben? Und warum wird überall erzählt, diese Leute hätten vor mir gezittert? Ich weiß sehr wohl, dass sie nicht vor mir gezittert haben. Sie weiß es ebenfalls sehr wohl. Aber liegt es nicht am Verhalten des Kaisers, wenn sie nicht gezittert haben, sind die Worte der Mutter des Reichs. Der Kaiser hat die Unverschämtheiten ihrer Reden überhört und hat sie durch ein fast leutseliges Verhalten eingeladen, sich ihm zu nähern und ihm ihre Botschaften stehend zu überreichen. Aber woher weiß meine hochehrwürdige Mutter das alles? Die liebevolle Sorge der Mutter des Reichs durchdringt Mauern und Wände von Ziegeln und Seide. Das sind ihre Worte. Geht auf der Stelle und lasst die Zensoren kommen. Die Zensoren sind keineswegs erschienen, aber die Rüge wurde noch einmal mit lauter Stimme verlesen. Wütend hat der Kaiser sich den Blicken der Menschen entzogen. Ein einziger Eunuch hat ihn begleitet. Als der Kaiser auf dem Weg vom Saal des gesicherten Friedens zum Haus der großen Gerechtigkeit war, erblickten die Augen des Kaisers in einer Schar junger Prinzessinnen aus dem Gefolge der Kaiserin Witwe, Prinzessin Zai Yu, leuchtende Jade. Der Kaiser ließ sie durch den Eunuchen zu sich kommen. Ihr kommt, schöne Schwester, wie die frische Brise, die vom Himmel die Wolken vertreibt. Gibt es denn Wolken? Wolken, die nicht Regen, sondern Tränen bringen. Ich kann nicht sagen, wie man sie vertreibt. Das kann allein nur der Kaiser wissen. Ich weiß es auch nicht. Aber ihr seid gekommen. Warum seid ihr gekommen? Der Kaiser hat mich gerufen. Ja, das stimmt. Ich hatte heute Abend keine Lust zum Schreiben und ihr wartetet auf eine Antwort. Ach ja. Unsere vielen, vielen Gedichte. Was also hat nun der Kaiser? Ihr wisst es doch. Oder wisst ihr es etwa nicht? Sie haben mir eine Rüge erteilt. Sie haben mir eine Rüge. Sprechen wir nicht davon, schöne Schwester. Obgleich ich eine geheime Lust empfinde, mit euch darüber zu sprechen, es löst sich auf, wenn ich es euch sage. Brise die Wolken vertreibt. Bei der Kaiserin Witwe. Gratulieren Sie den beiden Zensoren. Behaupten die. Die Prinzen King und Kong kommen zur Beratung. Der Kaiser verweigert seine Gegenwart bei der dritten öffentlichen Verlesung der Rüge. Ohne seine Person ist die Maßnahme nicht möglich. Die rituelle Wirksamkeit nicht gegeben. Was lässt sich tun? Der kaiserliche Lehrer Meister Wong gibt ein Beispiel zu bedenken. Als Kaiser Cheng noch zu jung war, um selber zu regieren, führte Fürst Che für ihn die Staatsgeschäfte. Aber er hatte auch seinen eigenen Sohn mit an den Hof gebracht. Und diesem lud er die zeremoniellen Pflichten in voller Strenge auf, damit der Kaiser am Beispiel lernte, wie das Verhalten eines Herrschers ist. Wenn nun der Kaiser alles richtig machte, beglückwünschte ihn Fürst Che und verneigte sich. Wenn aber der Kaiser einen Fehler beging, züchtigte Fürst Che aufs Strengste den anderen an seiner Stadt. Die Prinzen King und Kong scheinen den Hinweis verstanden zu haben. Umgehend lässt Prinz King den Zensoren bestellen, der Herrscher werde öffentlich ihre Beschwerden entgegennehmen. Im Palast zittert man weiter, er werde sich doch noch weigern. Vielleicht im allerletzten Moment. Periode Guangxiu. Welch eine Überraschung. Da kommt unerhofft meine schöne Schwester zu mir. Mein älterer Bruder? Lassen denn die Dienste bei meiner ehrwürdigen Mutter so viel Zeit frei nach Belieben? Und versehens ist dieser außergewöhnliche Augenblick gekommen, diese Stunde. Meine Ratgeber haben mich gedrängt und gedrängt. Ich habe mich geweigert. Ich weigere mich. Möge der Kaiser sich nicht davon abbringen lassen durch seine schlechten Ratgeber. Er darf nicht vergessen, wohin sie ihn bringen wollen. Wie könnte ich das vergessen? Ich will nicht. Ich weigere mich. Möge meine schöne Schwester verzeihen, dass ich unablässig von lästigen und niederdrückenden Staatsangelegenheiten erzähle. Was ist da los? Eunuchen in den rituellen Gewändern der Empfangszeremonie? Was für ein Empfang soll denn das gewesen sein? Meister Wong, auch ihr so zeremoniell gekleidet? Untertänigst. Woher kommt ihr? Darf ich es wagen zu sprechen? Sprecht. Ich würde also sagen, dass alles, was den Kaiser erregte, aus der Welt geschafft worden ist. Die Rüge ist öffentlich ausgesprochen und hingenommen worden. Von wem denn? Als Kaiser Cheng noch zu jung war, um selber zu regieren, führte Fürst Che für ihn die Staatsgeschäfte. Aber er hatte auch seinen eigenen Sohn mit an den Hof gebracht und diesem lud er die zeremoniellen Pflichten in voller Strenge auf, damit der Kaiser am Beispiel lernte, wie das Verhalten eines Herrschers ist. Wenn nun der Kaiser alles richtig machte, beglückwünschte ihn Fürst Che und verneigte sich. Wenn aber der Kaiser einen Fehler beging, züchtigte Fürst Che aufs Strengste den anderen an seiner Stadt. Eine schöne alte Geschichte und klassisch in der Formulierung. Euer Sohn hat also Ähnlichkeit mit mir? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich keinen männlichen Erben habe. Wer dann? Wer wagt es, mir ähnlich zu sehen? Wen haben Sie genommen? Die Prinzen von Geblüt kenne ich alle und wüsste nicht welchen. Also irgendeinen Menschen aus dem Staub. Er wurde aus diesem Anlass geadelt. Sie haben einen gewöhnlichen Menschen genommen. Hörst du, Zayu? Und du, Meister Wong, mein Lehrer, hast ihnen den Rat gegeben. Wo ist dieser Mensch? Holt ihn her, damit auch ich mich von Fuß bis Kopf betrachten kann. Meister Wong lässt den anderen holen. Da erscheint ein zweiter Kaiser im Drachengewand. Zaghaft im Gebaren. Mandelförmig die Augen. Fahl das Gesicht wie helle Jade. Wirft sich vor dem Kaiser nieder. Man zwingt ihn, sich zu erheben. Und der eine und der andere blicken sich an. Von Angesicht zu Angesicht. Verharren so lange Zeit. Und dann wendet der Kaiser sich ab mit Entsetzen. Wie von einem Spiegel ohne Spiegelbild. Lässt den anderen stehen und geht. Die Eunuchen wissen nicht, was tun. Sie haben einen Menschen genommen. Sie haben ihn in meine Kleider gekleidet. Sie haben ihm mein Aussehen gegeben. Sie haben ihn auf meinen Thron gesetzt. Sie haben sich vor ihm zu Boden geworfen. Wie vor mir. Und der andere hat die Schmach auf sich genommen, die ich allein hätte auf mich nehmen können. Eine leichtere Schmach als diese Schmach. Sie hörten Der Sohn des Himmels, Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Xiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Werl. 2. Teil. Kaiser Kuang Xiu 1875 bis 1908, Matthias Hase, Prinzessin Tsai Yu, eine Nebenfrau, Nina Danzeisen und Edgar Hoppe, Günter Lampe, Peter Lieg, Heinz Meyer, Matthias Ponier, Bodo Primus, Heinz Schimmelfennig und Charles Wirz. Musik Su Wagner Feng Xia und Chen Fang Chang. Ton Udo Schuster, Schnitt Regina Kraus. Regieassistent Stefan Klawitter. Hörspielbearbeitung und Regie Peter Michel Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1993.